Faust, der Tragödie, erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe, Walpurgisnachtstraum, oder Oberons und Titanias goldne Hochzeit, Intermezzo. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Theatermeister, heute ruhen wir einmal, Miedings wackre Söhne, alter Berg und feuchtes Tal, das ist die ganze Szene. Herold, dass die Hochzeit golden sei, sollen 50 Jahr sein vorüber, aber ist der Streit vorbei, das Golden ist mir lieber. Oberon, seid ihr Geister, wo ich bin, so zeigt's in diesen Stunden, König und die Königin, sie sind aufs Neu verbunden. Puck, kommt der Puck und dreht sich quer und schleift den Fuß im Reihen, 100 kommen hinterher, sich auch mit ihm zu freuen. Ariel bewegt den Sang in himmlisch reinen Tönen, viele Fratzen lockt sein Klang, doch lockt er auch die Schönen. Oberon, Gatten, die sich vertragen wollen, lernen's von uns beiden, wenn sich zweie lieben sollen, braucht man sie nur zu scheiden. Titania, schmollt der Mann und grillt die Frau, so faßt sie nur behende, führt mir nach dem Mittag sie und ihn an Nordens Ende. Orchester, Tutti, Fortissimo, Fliegenschnauz und Mückennas mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub und Grill im Gras, das sind die Musikanten. Solo. Seht, da kommt der Dudelsack, es ist die Seifenblase, hört den Schnecke-Schnicke-Schnack durch seine stumpfe Nase. Geist, der sich erst bildet, Spinnenfuß und Krötenbauch und Flügelchen dem Wichtchen. Zwar ein Tierchen gibt es nicht, doch gibt es ein Gedichtchen. Ein Pärchen, kleiner Schritt und hoher Sprung durch Honigtau und Düfte. Zwar du trippelst mir genung, doch geht's nicht in die Lüfte. Neugieriger Reisender, ist das nicht Maskeradenspott? Soll ich den Augen trauen, Oberon, den schönen Gott, auch heute hier zu schauen? Orthodox, keine Klauen, keinen Schwanz, doch bleibt es außer Zweifel, so wie die Götter Griechenlands, so ist auch er ein Teufel. Nordischer Künstler, was ich ergreife, das ist heut fürwahr nur skizzenweise, doch ich bereite mich bei Zeit zur italienischen Reise. Purist, ach, mein Unglück führt mich her, wie wird nicht hier geludert, und von dem ganzen Hexenheer sind zweie nur gepudert. Junge Hexe, der Puder ist so wie der Rock für alt und graue Weibchen, drum sitz ich nackt auf meinem Bock und zeig ein derbes Leibchen. Matrone, wir haben zu viel Lebensart, um hier mit euch zu maulen, doch hoff ich, sollt ihr jung und zart, so wie ihr seid, verfaulen. Kapellmeister, Fliegenschnauz und Mückennas umschwärmt mir nicht die Nackte, Frosch im Laub und Grill im Gras, so bleibt doch auch im Takte. Windfahne, nach der einen Seite, Gesellschaft, wie man wünschen kann, wahrhaftig, lauter Bräute und Junggesellen, Mann für Mann, die hoffnungsvollsten Leute. Windfahne, nach der andern Seite, und thut sich nicht der boden auf sie alle zu verschlingen so will ich mit behendem lauf gleich in die hölle springen xenien als insekten sind wir da mit kleinen scharfen scheeren satan unsern herrn papa nach würden zu verehren hennings seht wie sie in gedrängter schaar naiv zusammen scherzen am ende sagen sie noch gar sie hätten gute herzen musa geht ich mag in diesem hexenheer mich gar zu gern verlieren denn freilich diese wüßt ich eher als musen anzuführen sitwan genius der zeit mit rechten leuten wird man was komm fasse meinen zipfel der blocksberg wie der deutsche parnaß hat gar einen breiten gipfel neugieriger reisender sagt wie heißt der steife mann er geht mit stolzen schritten er schnobert was er schnobern kann er spürt nach jesuiten kranich in dem klaren mag ich gern und auch im trüben fischen darum seht ihr den frommen herrn sich auch mit teufeln mischen weltkind ja für die frommen glaubet mir ist alles ein vehikel sie bilden auf dem blocksberg hier gar manches konventikel tänzer da kommt ja wohl ein neues chor ich höre ferne trommeln nur ungestört es sind im rohr die unisonen dommeln tanzmeister wie jeder doch die beine lupft sich wie er kann herauszieht der krumme springt der plumpe hupft und fragt nicht wie es aussieht Fiedler. Das hasst sich schwer, das Lumpenpack, und gäb sich gern das Restchen. Es eint sie hier, der Dudelsack, wie Orpheus Leier die Bestien. Dogmatiker. Ich lasse mich nicht irre schrein, nicht durch Kritik noch Zweifel. Der Teufel muss doch etwas sein. Wie gäb's denn sonst auch Teufel? Idealist. Die Fantasie in meinem Sinn ist diesmal gar zu herrisch. Fürwahr, wenn ich das alles bin, so bin ich heute närrisch. Realist. Das Wesen ist mir recht zur Qual und muß mich baß verdrießen. Ich stehe hier zum ersten Mal nicht fest auf meinen Füßen. Supernaturalist. Mit viel Vergnügen bin ich da und freue mich mit diesen, denn von den Teufeln kann ich ja auf gute Geister schließen. Skeptiker. Sie gehen den Flämmchen auf der Spur und glauben sich nah dem Schatze. Auf Teufel reimt der Zweifel nur, da bin ich recht am Platze. Kapellmeister. Frosch im Laub und Grill im Gras, verfluchte Dilettanten, Fliegenschnauz und Mückennas, ihr seid doch Musikanten. Die Gewandten. Sanssouci, so heißt das Heer von lustigen Geschöpfen. Auf den Füßen geht's nicht mehr, drum gehen wir auf den Köpfen. Die Unbehülflichen. Sonst haben wir manchen Bissen erschranzt, nun aber Gott befohlen. Unsere Schuhe sind durchgetanzt, wir laufen auf nackten Sohlen. Irrlichter. Von dem Sumpfe kommen wir, woraus wir erst entstanden, doch sind wir gleich im Reihen hier, die glänzenden Galanten. Sternschnuppe. aus der höhe schoß ich her im stern und feuerscheine liege nun im grase quer wer hilft mir auf die beine die massiven platz und platz und rings herum so gehn die gräschen nieder geister kommen geister auch sie haben plumpe glieder puck tretet nicht so mastig auf wie elefantenkälber und der plumpst an diesem tag sei puck der derbe selber ariel gab die liebende natur gab der geist euch flügel folget meiner leichten spur auf zum rosenhügel orchester pianissimo wolkenzug und nebelflor erhellen sich von oben luft im laub und wind im rohr und alles ist zerstoben ende von walpurgisnachtstraum